Guten Morgen, guten Morgen, guten Morgen. Guten Morgen, guten Morgen, guten Morgen. We are at the second verse of 1 John chapter 1. Wir sind bei Vers 2 von 1. Johannes Kapitel 1. This life giver was made visible and we have seen him. Dieser Lebensspender wurde sichtbar gemacht und wir haben ihn gesehen. It's beautiful that 1 John says that Jesus was the living expression of God and now he's the one who gives life. Es ist schön, dass Johannes zuerst sagt, dass Jesus der lebende Ausdruck Gottes war und jetzt derjenige ist, der Leben gibt. Those of you who've been listening to me for a while, guess what the word life here means in the original Greek. Diejenigen von euch, die mir schon einige Zeit zuhören, ratet mal, welches Wort für Leben hier im griechischen Original steht. Yes, you are right. It's the word Zoe. Ja, ihr habt recht, es ist das Wort Zoe. So John is telling us that Jesus is not only the perfect expression of God, but he gives us this divine life. Johannes sagt uns also, dass Jesus nicht nur der vollkommene Ausdruck Gottes ist, sondern dass er uns sein göttliches Leben gibt. Who wrote the statement that Jesus has come to give life and life abundantly? Wer hat die Aussage geschrieben, dass Jesus gekommen ist, um Leben in Fülle zu geben? John. Johannes. In the Gospel of John, he told us that Jesus has come to give us this incredible divine life. Im Johannesevangelium sagt er uns, dass Jesus gekommen ist, um uns dieses wunderbare göttliche Leben zu geben. And here he's picking up the same subject again that he wrote in the 10th chapter of the Gospel of John. Hier greift er dasselbe Thema wieder auf, das er im 10. Kapitel des Johannesevangeliums behandelt. Allow me to explain something to you that is very important about the life of God. Ich möchte etwas sehr Wichtiges über das Leben Gottes erklären. Unfortunately, many Christians have the idea that God needs to give and that's enough so that I have it. Leider haben viele Christen die Vorstellung, dass Gott geben muss und dies für uns ausreicht, damit wir es haben. But this is not the way Christian life works. Christian life works this way. He gives and you have to take it. Aber so funktioniert das christliche Leben nicht. Das christliche Leben funktioniert wie folgt. Er hat gegeben und du musst es nehmen. Jesus has given his incredible divine life to every human being that walks the planet. Jesus hat jedem Menschen auf diesem Planeten sein unfassbares göttliches Leben gegeben. But not every single human being who walks the planet has taken that life. Aber nicht jeder einzelne Mensch auf diesem Planeten hat dieses Leben angenommen. We must stop the idea that when we get saved, that's when God gets active to do something. Wir müssen aufhören zu denken, dass Gott erst dann aktiv wird, wenn wir gerettet werden. No, when we get saved, what happens is we grab hold of what God already did. Nein, wenn wir gerettet werden, ergreifen wir das, was Gott bereits getan hat. You remember how many times I've spoken that God has already reconciled the whole world with himself? Denke daran, wie oft ich schon gesagt habe, dass Gott die ganze Welt bereits mit sich versöhnt hat. He is the great reconciler through Jesus Christ. Er ist der große Versöhner durch Jesus Christus. There comes a moment that people grab hold of that gift of reconciliation, but that doesn't mean that God gets active at that time. Wenn ein Moment kommt, in dem Menschen diese Gabe der Versöhnung ergreifen, bedeutet das nicht, dass Gott zu diesem Zeitpunkt aktiv wird. And in the exactly same way, Jesus has done everything that every human being can have divine life. Und genauso hat Jesus alles getan, damit jeder Mensch göttliches Leben haben kann. The moment you put your faith in Jesus Christ and what he did, that life gets activated inside of you. Von dem Moment an, in dem du an Jesus Christus und an das, was er getan hat, glaubst, wird dieses Leben in dir aktiviert. But allow me to say something else to you that I will hope will challenge you. Erlaube mir aber, dir noch etwas zu sagen, was dich hoffentlich herausfordern wird. You will have as much divine life in experience as you choose to get hold of by faith. Du wirst so viel göttliches Leben erfahren, wie du dich entscheidest, im Glauben zu ergreifen. And this is a truth that is so powerful, so simple and yet so sad. Diese Wahrheit ist so kraftvoll, so einfach und doch so traurig. Why is it powerful, simple and yet sad? Warum ist sie kraftvoll, einfach und doch traurig? It's powerful because the moment you actually grab that by faith, you have the divine life flowing through every fiber of your being. Sie ist kraftvoll, weil in dem Moment, in dem du sie tatsächlich im Glauben ergreifst, das göttliche Leben durch jede Faser deines Wesens fließt. You can express it in your day-to-day life. Du kannst es in deinem täglichen Leben zum Ausdruck bringen. You can use it to overcome every single difficult situation in your life. Du kannst es nutzen, um jede einzelne schwierige Situation in deinem Leben zu überwinden. That's why it's so powerful. Deshalb ist es so kraftvoll. It's so simple because you don't have to do anything, just believe it and grab it. Es ist so einfach, weil du nichts dazu beitragen musst. Du musst nur daran glauben und es ergreifen. But it is so sad because Christians all over the world are still waiting for God to do something so that life will be experienced. Doch es ist so traurig, weil Christen auf der ganzen Welt immer noch darauf warten, dass Gott etwas tut, damit sie dieses Leben erfahren. And it's the sad part that some Christians with a religious idea think that God has given more life to some than to others. Besonders traurig ist, dass einige Christen mit einer religiösen Vorstellung glauben, Gott habe einigen mehr Leben gegeben als anderen. God is no respecter of people. Gott macht keine Unterschiede zwischen den Menschen. He is the life giver, and you will have as much divine life experientially as you choose to take. Er ist ein Lebensspender und du wirst so viel göttliches Leben erfahren, wie du zu nehmen willst. And remember, life means a life of the same quality of the one who gave it. Denke daran, Leben bedeutet, ein Leben von derselben Qualität zu haben, wie derjenige, der es gegeben hat. And it's Jesus who is the life giver. That means you can literally experience the quality of life of Jesus. Jesus ist der Lebensspender. Das heißt, du kannst buchstäblich die Qualität des Lebens Jesu erleben. Look at the life of Jesus carefully and look how he lived it. You can live the same way. Schau dir das Leben Jesu genau an und schau dir an, wie er es gelebt hat. Du kannst genauso leben. Lack of provision, Jesus didn't worry. He looked to heaven, he thanked, he took the bread and the fish and he had a miracle. Mangel an Versorgung, Jesus machte sich keine Sorgen. Er schaute zum Himmel, er dankte, er nahm das Brot und den Fisch und hatte ein Wunder. Incredible storm and crazy waves and the sea is shaking, no problem. He just goes ahead and tells stop and it stops. Ein gewaltiger Sturm, verrückte Wellen und das Meer tobte, kein Problem. Er machte einfach weiter und sagte halt und es hörte auf. Whatever Jesus faced, he faced it with incredible authority and yet with calmness. Womit auch immer Jesus konfrontiert war, er begegnete diesen Dingen mit unfassbarer Autorität und dennoch mit Gelassenheit. And this is the same life that you have been given, but you have to take it. Das ist dasselbe Leben, das dir gegeben wurde, aber du musst es ergreifen. And the Apostle John, he understood this. He said he was the divine life giver. Der Apostel Johannes hat das verstanden. Er sagt, dass Jesus der göttliche Lebensspender ist. When I look at so many Christians and see that they don't not only live abundant life, they live a miserable life, I think that is so sad. Wenn ich mir viele Christen anschaue und sehe, dass sie nicht nur kein Leben in Fülle, sondern ein elendes Leben führen, finde ich das so traurig. They are shaken by this circumstance, they are shaken by this bad news. So many little things shake them. Sie werden von diesen Umständen erschüttert, sie werden von jenen schlechten Nachrichten erschüttert und so viele Kleinigkeiten erschüttern sie. My dear friend, do a little evaluation of your life today. Mein lieber Freund, mach heute eine kleine Bewertung deines Lebens. Is your life a life that expresses the incredible divine nature of Jesus? Ist dein Leben ein Ausdruck der unbeschreiblichen göttlichen Natur Jesu? Or is your life a life that's nothing different than everybody else around you? Oder unterscheidet sich dein Leben nicht von dem aller anderen um dich herum? Appropriated by faith. Nimm es im Glauben in Besitz. See you tomorrow. Bis morgen.